Hier sehen wir eine Fotografie von einer Performance von Carolee Schneeman, Lateral Splay von 1963. Adorno bemerkt an einer Stelle, dass das Bild der paradoxe Versuch sei, das Aufleuchten des Kunstwerks zu bannen und gleichzeitig aber auch das Kunstwerk selber versuche, sich im Bild zu objektivieren. Das formuliert er mit Benjamins Überlegungen zum dialektischen Bild. Und man könnte sagen, wozu könnte das besser passen als zur Tanzfotografie? Bei Adorno heißt es weiter, Kunst erfahren heißt so viel wie ihres immanenten Prozesses, gleich wie im Augenblick seines Stillstands inne zu werden. Für ihn ist also wichtig, dass das Kunstwerk, so beschreibt er das auch an einer anderen Stelle der ästhetischen Theorie, immer zugleich Resultat und Prozess ist. Und gerade diese Prozessualität ist spannend, wenn man sich mit Tanz beschäftigt oder mit den performativen Künsten. Im Zentrum des Vortrags sollen zwei Künstlerinnen des Judson Dance Theaters stehen, Carolee Schneeman und Trisha Brown. Das Judson Dance Theater bestand aus 14 bis 17 Choreografinnen und Tänzerinnen, gründete sich Anfang der 60er Jahre und ging bis in die 70er Jahre, ohne dass es ein klares Ende gegeben hätte. Zusammen mit der Fluxus-Gruppe bilden sie aber sehr viele Kunstwerke und Praktiken aus, die heute als für die Performance-Kunst als wichtig gelten, also wo ein gewisses Initial auch der Performance-Kunst als eigener Kunstform stattfindet. Und die Frage der Konferenz ist ja, wie sich mit Adorno auch andere Kunstformen, die jenseits seines Horizonts liegen, auch beschreiben lassen. Und das passt ganz gut zu meiner Frage, die ich an verschiedenen Stellen verfolge, wie sich eigentlich Form in den performativen Künsten beschreiben lässt. Dabei verwende ich, ist klar, dass ich einen eher weiten Begriff des Performativen verwende und ihn jetzt irgendwie anstelle der, was früher Zeitkünste waren oder darstellende Künste, also Musik, Theater, Tanz und das hier auch mehr vom englischen Sprachgebrauch geprägt ist, als von den sehr spezifischen Debatten um Performativität, die es Anfang der 2000er Jahre gab. Dort wurde nämlich Performatives oftmals stark in Gegensatz zur Form gesetzt, von unterschiedlichen Richtungen aus. Performatives wurde sehr stark der Postmoderne zugeordnet und gerade diese Entgegensetzung zur Form würde heißen, es liege außerhalb von Adornos Theorie. Ich meine aber, dass gerade die Prozessualität in seinem Formbegriff, dass sich dazu eignet, einen anderen Begriff, auch auf die, einen anderen Blick auf die performativen Künste zu entwickeln. Dazu muss ich jetzt auch noch mal zu einigen der Kategorien, über die wir ja schon auch einiges gehört haben im Laufe der letzten Tage, etwas sagen. Es geht mir ja um Material- und Formprozesse und dann ist mir in der Beschäftigung aufgefallen, eigentlich sind diese Begriffe ästhetische Erfahrung und künstlerische Praktiken auch wichtig, um diese Form- und Materialbegriffe zu erhellen. Zuerst zur ästhetischen Erfahrung. Das Kunstwerk bildet ja ein Zentrum in Adornos ästhetischer Theorie, doch die ästhetische Erfahrung selbst ist bei ihm fundiert durch die Erfahrung des Naturschönen, also dass es sozusagen ohne die Erfahrung des Naturschönen auch schwierig ist, eine Erfahrung der Kunst herzustellen. Da die ästhetische Erfahrung selbst auch ein wichtiger Ausgangspunkt für die künstlerische Praxis des Judson Dance Theaters bildet, möchte ich auch einen ganz kurzen kursorischen Blick auf den philosophischen Kontext dieses Begriffes lenken, um auch nochmal klarzumachen, wie der für mich auch eine Rolle spielt in der Auseinandersetzung mit diesen Künstlerinnen. Sie sehen hier auf der linken Seite eher die Tradition aus dem englischen und amerikanischen Empirismus, also Shaftesbury ist derjenige, der den Begriff begründet und dabei ist wichtig, dass es im Kontext stattfindet, wo es um eine demokratische Fundierung des Aussprechens eigener Erfahrungen jenseits von Stand und Geltung und so weiter gilt. In Deutschland wurde das von Alexander Gottlieb Baumgarten aufgenommen und dann gibt es eine Kritik von Kant und so weiter und ich denke, da steht dann irgendwo Adorno auch in dieser Tradition. Das habe ich noch nicht so gut rekonstruiert. Wichtig ist vielleicht nochmal John Dewey, auf den sich auch Adorno positiv bezieht, ein amerikanischer Philosoph mit seinem Buch Kunst als Erfahrung, das wirklich sehr interessant ist, wie da ästhetische Erfahrung und Formbildungsprozesse zusammen gedacht werden. Für den Kontext des Judson Dance ist dann noch die französische Phänomenologie mit Maurice Merleau-Ponty, aber auch Simone de Beauvoir wichtig und das Konzept des Embodied Mind, was so viel bedeuten könnte wie ein körperlich situiertes Bewusstsein. Also wo es zu einer Verknüpfung von geistigen und sinnlichen Momenten kommt. Das kennen wir auch von Adorno, diese Bestrebung der Vermittlung von sinnlichen und geistigen Momenten im Kunstwerk. Also, dass er längere Zitate in den Vorlesungen zur Ästhetik, wo er schreibt, dass es nichts Geistiges im Kunstwerk gibt, das nicht zugleich auch sinnlich wäre und dass es nichts Sinnliches im Kunstwerk gibt, das nicht zugleich auch geistig wäre. Und für ihn folgt daraus in der Analyse von Kunst, dass beide Momente also immer auseinanderzuhalten und zusammenzudenken sind. Damit stellen sich also gibt es eine Strömung in der westlichen Philosophie, die sich auch gegen die dominante Strömung immer das Geist und Leib auseinanderzuhalten oder zu trennen, zu hierarchisieren gibt. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, dass das eben nicht erst in der Rezeption von asiatischer Philosophie passiert, was ja in den 60er Jahren in den USA auch eine große Rolle spielt. Aber an dieser Stelle vielleicht einmal hier abzubrechen und weiterzugehen zu den weiteren Begriffen. Ästhetische Erfahrung und Form ist dann ein ganz wichtiges Moment. Form ist für Adorno ein ganz stark synthetisierender Begriff, der das Kunstwerk von der empirischen Welt trennt und damit aber ermöglicht, die ästhetische Erfahrung im künstlerischen Prozess auch mitteilbar zu machen. Erfahrung für Adorno, wie es immer so ist, ist ebenfalls ein Vermittlungsbegriff, also ist nicht etwas Unvermitteltes. Die Form verleiht aber dem Subjektiven in der ästhetischen Erfahrung eine Gültigkeit, verleiht ihm Objektivität und zeigt sie auch als kollektive Erfahrung. Überdies ist sie dann eng bezogen auf den Materialbegriff. Dem Material werden ebenfalls eigene Formimpulse und mimetische Impulse zugeschrieben. Darüber haben wir heute und gestern auch schon einiges gehört. Dann verbunden mit dem Begriff der künstlerischen Praktiken. Diesen Begriff gibt es bei Adorno so nicht. Bei ihm gibt es Techniken und Verfahrensweisen. Der Begriff der Praktiken, den bevorzuge ich deshalb, weil er auch im Tanz viel verwendet wird und der eigentlich diese Elemente, also Techniken, Verfahrensweisen zusammenfügt und auch über langfristige Praktiken der Künstlerinnen spricht. Beide Begriffe, die Praktiken und das Material, sind aktuell wieder ganz spannend, da sie auch im New Materialism und gerade in dieser Eigenständigkeit des Materials und sozusagen, dass das eine Aktivität zugeschrieben wird, das wird aktuell wieder stark diskutiert und ist eben spannenderweise auch schon in den Performances des Judson Dance nachvollziehbar, wie das auch künstlerisch plausibel wird. Also ganz kurz zusammenfassend zu sagen, Form ist bei Adorno ein Vermittlungsbegriff, in dem Erfahrung, Material und Praktiken zusammentreten und in einer Spannung bleiben. Damit entwickelt Adorno einen Formbegriff, der über traditionelle Formbegriffe hinausgeht. Und das ist meiner Ansicht nach auch ein Problem in der Diskussion um die Moderne und Avantgarde. Da gibt es zum Beispiel in den 60er Jahren, der heute auch schon gefallen ist, Clement Greenberg, der ein Verständnis von Moderne auch formuliert, die sehr auf Abstraktion und Vergeistigung reduziert ist und daneben aber andere Momente nicht mit einnimmt, die ebenfalls zur Moderne gehören würden. Das führt dann später zu einem relativ absurden Begriff, wie ich finde, den Begriff der Antiform, der dann etwa der Künstlerin Eva Hesse zugeschrieben wird, weil sie gerade mit diesen aktiven Aspekten des Materials arbeitet. Und ein solcher Begriff wie Antiform würde aus der Theorie von Adorno überhaupt keinen Sinn ergeben, weil eben durch diese Konstellation von Form, Material, Praktiken das eine andere Beziehung ergibt. Und diese sehr aufgeladene Diskussion auch oder sehr scharf geführte Diskussion in den 60er Jahren in den USA führt meiner Ansicht nach auch zu einer dann zu einer Komplexität im Verhältnis von Modern Dance und Postmodern Dance, wo dann plötzlich die Begriffe Moderne und Postmoderne auftreten und das einem dann das schnell dazu führen könnte, dass falsch zu assoziieren, was eigentlich mit dem Judson Dance Theater passiert. Das ist sehr streng erstmal aus der Entwicklung des Tanzes zu verstehen. Der Begriff hat sich inzwischen fürs Judson Dance Theater durchgesetzt, ist aber eben wesentlich in Abgrenzung zum Modern Dance, zu dem dann Merce Cunningham gehörte und Martha Graham. Das waren sozusagen auch Leute, bei denen aber die Judson Dancers sich haben ausbilden lassen und wo diese Praktiken auch zusammengegangen sind. Also dass dann Tänzer vom Judson Dance haben auch in der Kompanie von Merce Cunningham getanzt und umgekehrt. Also da gibt es auch viele Überschneidungen, wo dann es letztlich auch schwierig wird. Also diese Begriffe Postmodern und Modern sind zu groß, um das dann wirklich auf diesen Feinheiten beschreiben zu können. Deshalb mein Plädoyer irgendwie da auch nochmal, das regt dann eher an, wenn man genauer hinschaut, sich genauer damit zu beschäftigen, was sind eigentlich Ästhetiken der Moderne, da man die dann im Judson Dance zahlreiche Momente findet, wie Erweiterung von Materialien, das sind originär Sachen, die der Moderne zugehören. Andererseits das parodistische Moment, das wird manchmal gerne dem postmodernen Stil zugeordnet, aber es lässt sich auch in Ästhetiken des rund um die russische Revolution zurückverfolgen, wenn wir an Bakhtin denken. Also sie haben auch eine starke moderne Konnotation. Das, was man jedenfalls festhalten kann, ist, dass die Judson Dancers sich sehr gegen die Ernsthaftigkeit und eine spezielle Vorstellung von Virtuosität wandten und eine Strenge, die im Modern Dance verhandelt wurde und darüber hinaus gegen ein festgelegtes Bewegungsrepertoire. So, das wollen wir uns genauer anschauen. Ja, die Erweiterung von Praktiken ist, man könnte auch sagen, ein Modewort in den 60ern. Es gibt das Expanded Cinema, es entstehen die Extended Techniques, die neuen Spielweisen in der Musik. Aber es ist auch eine Fortführung und ein Ergebnis der Avantgarden, dass alle Medien und alle Materialien mit allen Strukturen verbunden werden können. Adorno beschreibt das mit diesem etwas ambivalenten Begriff der Verfransung der Künste. Hier möchte ich noch in die allgemeine Diskussion anbringen, weil das jetzt immer entweder auf der einen Seite von Wagners Gesamtkunstwerk oder auf der anderen Seite von einer Hybridisierung gedacht wurde, dass auch noch Gedanken der Polyphonie hier einzubringen wären, also dass auch verschiedene Kunstformen eine Eigenständigkeit in einem Kunstgebilde bewahren können. Also dass hier eher auch nochmal konkret an Werken zu verfolgen ist, wie funktioniert genau die Verbindung von Künsten und da nicht zu schnell das an bestimmte Diskurse anzuschließen. Für Judson Dance und Fluxus bedeutet das, also die Performancekunst entsteht durch das Zusammentreffen verschiedener Künste, aber auch durch ein Interesse aneinander, dass die Malerinnen und die Tänzerinnen geschaut haben, was macht ihr denn so und wo können wir zusammenarbeiten, dass dann auch Maler als Choreografinnen auftauchten, wie zum Beispiel auch Carolee Schneeman, die ihre Ausbildung in der bildenden Kunst erfahren hatte, dass es ein Interesse daran gab, mit Tänzerinnen mit und ohne Ausbildung zu arbeiten, um eben auch die Präsenz von unterschiedlichen Bewegungsformen auf der Bühne zu erweitern. Der Ort des Judson Dance Theaters war die Judson Church, nach der haben sie sich benannt. Es war ein Ort in New York, Downtown, also was damals die eher also die wenig etablierten Künste waren, eher so die Off-Szene. Das war eine Kirche, die auch allgemein ein sozial engagierter Ort war und was schon auch mit reinspielt in bestimmte Ideen, die im Judson Dance Theater vorhanden waren. Neben den schon erwähnten Merce Cunningham und Martha Graham war eine weitere wichtige Person, die Einfluss genommen hat an Halperin, die wiederum in Kalifornien gearbeitet hat und dort Workshops durchgeführt hat, wo die jungen Tänzerinnen, die später das Judson Land Theater gegründet haben, mit ihr sich haben ausbilden lassen. Anne Halperin wiederum hat interessanterweise sehr stark, die hat bei exilierten Künstlern des Bauhaus studiert, wie Walter Gropius und Laszlo Moholy-Nagy, und hat sehr viele Ideen aus dem Bauhaus aufgegriffen. Und auch da sieht man wieder Verbindungen zur Moderne, die man heute manchmal gar nicht mehr so deutlich weiß. Eine Sache zum Beispiel, Beobachtung der Natur. Man merkt, man sieht das auf den Fotos ein bisschen, dass dieses Dance Deck, das sie zusammen mit ihrem Mann gebaut hatte, der Landschaftsarchitekt war, also dass das in die Natur eingelassen und da eben aber die Beobachtung der Natur und daraus Entwicklung von ästhetischen Formen aus der Mimesis, auch eine Idee, die wir im Bauhaus finden. Und ja, es gibt dann die Beschreibung von einer Performance, wo der Tänzer Robert Morris einen Stein betrachtet und dann mimetisch auch sehr deutlich performt. Wichtig war für die Judson Dancers, da sie alle stark oder da einige von ihnen stark in dieser Modern Dance Tradition waren, waren Strategien des Unlearnings. Das sind Alltagsbewegungen, die sie auch als Found Movements beschreiben. Also so wie ganz einfache Bewegungen wie Gehen, Laufen, Rennen. Daraus bildete sich der Stil, auf Deutsch schwer zu übersetzen, Matter of Factliness. Es ist eine Art von Sachlichkeit oder Nüchternheit, die aber nichts mit der Sachlichkeit der 20er Jahre zu tun hat. Sondern es ging darum, dass einfach das Rennen ist und das Treppe runtersteigen, also dass das nicht noch zusätzlich dramatisiert oder in einen Kontext, in einen narrativen Kontext gestellt wird. Und wenn in Performativitätstheorien manchmal dieser Begriff der Selbstreferenzialität auftaucht, dann ist das eine ganz konkrete Bedeutung davon. Eine weitere Strategie waren die sogenannten Task Dances, auch das aus den Ausbildungsideen des Bauhaus übernommen. Da ging es darum, sich auf ganz bestimmte Bewegungen zu konzentrieren und andere Bewegungen nicht zuzulassen. Daraus entstehen auch die Anweisungen, also was man dann auch viel hat, dass ein neues Verhältnis zu Partitur und Ausführung, wo die sogenannten Event Scores entstehen. Und das basiert eigentlich auf dieser Idee der Task Dances. Ein Beispiel, eine Übung, die Anne Halperin dann mit ihren Workshop-Teilnehmerinnen durchführen, ist etwa das Rennen, also wo alle drei Sachen zusammenkommen, nur das Rennen als Aufgabe und dann laufen manche schneller, manche langsamer, dann gibt es noch die Anweisung, vielleicht in kleineren und größeren Zirkeln zu rennen und dann kann man sich vorstellen, dass eigentlich aus diesen sehr einfachen Sachen schon eigene Choreografien entstehen. Und wenn man aktuell guckt in den aktuellen Tanz, dann findet man solche Sachen auch bei Anne-Theresa de Kersmerkers oder bei Jefta van Dinter, wo die Performerinnen auch sehr viel rennen, also gerade bei de Kersmerkers. Und also da kann man sich das auch nochmal live auf der Bühne anschauen, wie das aussehen könnte. Carolee Schneeman nimmt also auch diese Ideen mit auf, die Task Dances und so weiter. Unter anderem in ihrer Performance Newspaper Event von 1963. Dort legt sie dann bei 7 verschiedenen Performerinnen fest, dass die sich nur, also jeder Performer wird einen Körperteil zugeordnet, von dem aus jede Bewegung starten soll. Also zum Beispiel nur der Nacken, nur die Hüfte, nur die Finger, von denen dann die Bewegungen ausgehen sollen. Und dann bewegen die sich durch diesen Stapel von Zeitungen, also die Performance beginnt damit, dass diese Zeitungen im Raum verteilt werden und hier geht es ganz klar um auch diese Berührung mit den Materialien, die Erforschung der Qualitäten, der haptischen Qualitäten, auch der Soundqualitäten, die entstehen, wenn die zerrissen werden oder zerknüllt werden und natürlich sind das dann auch keine, also spielt dann, wenn Zeitungen da sind, was damals ja noch eine viel größere Alltäglichkeit hatte als heute, haben wir ja alle irgendwie vielleicht digitale Zeitungen. Da ist auch so ein Moment, dass man nimmt auch den Alltagsmüll und macht daraus auch wieder Kunst, wo wir uns auch an Benjamins oder Adornos Überlegungen zu Baudelaire erinnert fühlen können. Ja, hier noch ein weiteres Bild aus dieser Performance. Carolee Schneeman wurde ganz oft auf die sinnlichen Aspekte in ihren Aufführungen reduziert, weil sie da auch viel mit Körperlichkeit, auch zum Teil mit nackten Körpern gearbeitet hat. Aber wenn man sich ihre Überlegungen, die sie aufschreibt, genauer anschaut, dann sieht man auch, dass sie sehr klare Formüberlegungen hat, die dann auch wieder ganz klar auf den Kontext der bildenden Kunst verweisen. Hier nur mal als Beispiel: The movements of performers are explored through gesture, position and grouping in space, color and their own physical proportion. Oder wo sie dann auch nochmal die aktive Qualität des Materials betont: the active quality of any one element, body, light, sound, paper, cloth, glass, find its necessary relation to all other elements and through conjunction and juxtaposition, the kinetic energy is released. Also Conjunction, Juxtaposition sind Nebeneinanderstellen, Zusammenfügen. Und man kann sehen, dass eigentlich hier wirklich durch dieses Zusammenbringen von Formideen, die sie aus der bildenden Kunst nimmt, die sie erweitert auf die Ebene der Tanzfläche und mit dann diesen Praktiken des Erforschens auch das Material in diesen Qualitäten zur Erscheinung kommt und so die ästhetische Form eigentlich entsteht aus diesen Ideen heraus. Und das funktioniert ja ganz entgegen von den Ideen von Clement Greenberg eigentlich besonders gut mit weichen Materialien, diese aktive Qualität zu sehen. Hier auch nochmal ein Bild aus einer Performance von Yvonne Rainer, also wo man sieht, dieses Spielen eigentlich mit dieser Selbstaktivität des Materials. Und das hat natürlich ein parodistisches Moment, was an den Slapstick auch erinnert. Ja, damit möchte ich zur zweiten Performerin kommen, zu Trisha Brown. Sie hat das auch nochmal, also das stark auch nochmal das Arbeiten mit dem Stadtraum und den Materialien. Aber vor allem hat sie sich noch für ein formales Moment des Tanzes interessiert, sozusagen konstitutiv für den Tanz ist, nämlich die Schwerkraft und wie man ihr entkommt. Also als eine Frage, die Tanz generell beschäftigt. Das sieht man hier in einer Performance von 1962 mit dem Namen Trillium, die sie eigentlich nur aus den Bewegungsmomenten Stehen, Setzen und Liegen entwickelt. Und hier kann man sehen, wie sie dann in der Luft sitzt. Das ist eine sitzende Position. Also sie hatte eine unglaubliche Fähigkeit, auch wirklich diese Schwerkraft-Idee zu überwinden. Und ja, gleichzeitig sie hat dann eine ganze Gruppe von Arbeiten, die sich auf den Stadtraum beziehen. Davon möchte ich Ihnen auch gleich einen kurzen Ausschnitt zeigen. Aber ganz kurz hier nochmal als Bildeindruck auch, also einmal der Stadtraum von New York, der natürlich sich auch unterscheidet von dem, was die Stadt heute ist. Aber dass dadurch auch nochmal diese spezifische Dreidimensionalität auch zu einer Bühne werden kann, was man auf beiden Fotos sieht und wo dann auch klar wird, dieses auch das ist mit gemeint in der Auseinandersetzung mit Schwerkraft. Ja, und hierzu jetzt einmal kurz das Filmbeispiel. Das ist eine Dokumentation direkt von der Performance Man Walking Down the Side of a Building von 1970 und das geht so 2 Minuten oder so ähnlich. könnte man das Licht ausmachen. Ja, Trisha Brown stellte dann später, schrieb später über diese Performance Man Walking Down a Building, dass die eigentlich ganz klassische, eine ganz klassische Form noch hat. Es gibt einen ganz eindeutigen Anfang, eine Mitte und ein ganz klares Ende, wenn der Performer dann wieder den Boden berührt. Sie beschäftigt sich auch in weiteren Performances mit diesem Laufen an Wänden, an dreidimensionalen Flächen weiter oder auch an einer auch an Säulen oder Bäumen. Und was da deutlich wird, also was auch nochmal, also auch rückblickend auf diese Performance Trillium 1962, jetzt nur auf dieses Foto, davon ist nicht sehr viel erhalten, dass sie, also wie das eigentlich funktioniert, auch mit diesen Found Movements, dass sie diese Fußgängerinnenbewegung, also auf Englisch klingt das besser mit Pedestrian Movement, dass sie die quasi aus dem Alltag nimmt, dann ins Studio holt, auf die ästhetischen Elemente hin, formalen Elemente entwickelt und untersucht und dann wieder zum Beispiel zurück in den Stadtraum bringt und dort dann dadurch eine Art von Verfremdung auch entsteht. Und an den Museumswänden wird dann auch nochmal klar, oder was man auch in der Performance gesehen hat, ist eigentlich, dass es diese scheinbar so alltägliche Bewegung, über die wir nie nachdenken, dass es dann aber schwierig ist, die an der vertikalen Wand auch wieder so auszuführen, dass es aussieht, als ob jemand da ganz normal entlanglaufen würde. Und gerade hier kommt der Task-Gedanke dann auch nochmal zum Spielen, dass man sozusagen diese Bewegung schwierig macht und eigentlich etwas da einfügt, was das Ganze kompliziert. Und auch das bringt uns zurück zu einem zu einer ganz modernen, also zu einer Idee, die ganz stark mit der Moderne verbunden ist, nämlich die Idee der Verfremdung, zuerst von Viktor Schlowski entwickelt und dann später von Brecht übernommen. Und Schlowski schreibt, der schreibt auch rund um die russische Revolution und sozusagen die ganzen Prozesse in dieser Zeit, dass Verfremdung die zentrale Aufgabe der Kunst sei. Denn schon unter dem Eindruck der sich entwickelnden Industrialisierung schreibt er, der Gegenstand geht gleichsam verpackt an uns vorbei. Und gegen diese automatisierte Wahrnehmung, schreibt er dann, soll die Kunst wieder die Gegenstände erfahrbar machen. So heißt es bei ihm. Und gerade um das Empfinden des Lebens wiederherzustellen, um die Dinge zu fühlen, um den Stein steinern zu machen, existiert das, was man Kunst nennt. Ziel der Kunst ist es, ein Empfinden des Gegenstands zu vermitteln, als Sehen und nicht als Wiedererkennen. Das Verfahren der Kunst ist das Verfahren der Verfremdung der Dinge und das Verfahren der erschwerten Form. Ein Verfahren, das die Schwierigkeit und die Länge der Wahrnehmung steigert. Die Kunst ist ein Mittel, das Machen einer Sache zu erleben. Das Gemachte hingegen ist in der Kunst unwichtig. Also in dieser Formulierung zum Beispiel, um den Stein steinern zu machen, wird ja deutlich, dass es hier genau darum geht, ästhetische Erfahrungen zu ermöglichen. Also dass er das dann auch beschreibt als Aufgabe der Kunst. Und gerade diese Erschwerung der, diese erschwerte Form, das sieht man auch, genau, also das lässt sich sehr gut, finde ich, auf Trisha Browns Arbeit beziehen, dass man überhaupt so erst diese ganz einfachen Bewegungen wie das Gehen wahrnehmen kann und dann bezogen auf den Stadtraum auch nochmal, hat das natürlich auch eine soziale Dimension, denn wie manche von Ihnen vielleicht auch schon erlebt haben, wenn man in die USA kommt und dann sehr viel zu Fuß geht, dann wird man als Europäerin erkennbar, weil das in den USA auch nicht so verbreitet ist und gerade irgendwie diese Performances der Judson Group auch darauf Bezug genommen haben, dass zu dieser Zeit eben auch geplant war, noch weitere Autobahnen durch New York zu bauen und eine davon sollte quer über den Washington Square führen, einer der ohnehin wenigen Orte, wo man überhaupt öffentlich auch sich treffen kann. Von dieser Bemerkung von Schlowski möchte ich jetzt aber noch mal zur Tanzfotografie auch zurückkommen, über diese Frage, nachdem der Gegenstand geht verpackt an uns vorbei. Denn ich denke, das ist auch etwas, eine Aufgabe an die ästhetische Kritik, auch der Geschichte der performativen Künste gegenüber. Wir haben natürlich diese sehr schönen Tanzfotografien, die auch einen eigenen ästhetischen Wert haben, eine eigene ästhetische Form in der Fotografie sind. Aber es geht auch darum zu schauen, was sind die Prozesse, die dahinter stehen, was sind Material- und Formprozesse und Bewegungsprozesse und wie spielt eben beides auch zusammen. Und ich denke, das ist auch eine Aufgabe der ästhetischen Theorie gegenüber, sie weniger auf ihre klaren Urteile hinzulesen, die manchmal auch sehr auf den historischen Kontext und die Diskussionen, in denen Adorno sie schrieb, verweisen, sondern auch die Dynamik dieses Denkens zu entfalten. Und ich denke dann gerade mit der Prozessualität der Form und diesem immer auch dialektischen Verhältnis zwischen Form als etwas, das im Moment zum Stillstand gebracht wird und wo bestimmte Dinge auch zusammenschießen und der Bewegung selber, das ist spannend nachzuverfolgen. Ja, abschließend zum Judson Dance Theater kann ich feststellen, also das ist sozusagen dieses Arbeiten mit Formen und Materialien der performativen Künste, dass das wirklich noch sehr viel birgt, was irgendwie auch begrifflich noch zu erfassen und zu entwickeln ist, weil sie eben auch eigene Praktiken der Formbildung und Komposition entwickeln, die, wo sie ganz viel aufnehmen durch ihre Lehrer und Lehrerinnen, was in der damaligen Zeit diskutiert wird und das auch weiterentwickeln. Und ein zentrales Moment ist wirklich, dass sie damit arbeiten, aus einer jeweils gegebenen Situation sich als Künstler, Künstlerin zu setzen und dann die Umgebung zu interpretieren, eine künstlerische Form aus diesem Reagieren zu entwickeln. Und da die Idee ist, auch diese Idee des Embodied Minds zu verwirklichen, also dass Körperliches und Geistiges im Moment der Improvisation, der Formbildung zusammenkommen und sich daraus das Kompositorische neu entwickelt. Für die Alltagsbewegungen ist ganz wichtig zu bemerken und auch nochmal hervorzuheben, wie man an diesem Bild auch sieht, dass dadurch auch die Unterschiedlichkeit von Körpern nochmal anders hervortreten kann. Also dass es auch einfach Verabschieden ist vom idealen Körper in der Kunst, vom idealen Körper der Tänzerin, die im Ballett eben nur 1,70 Meter groß sein darf und bitte leicht genug, damit die Hebefigur gelingt. Also dass hier dann sozusagen der Utopie nach zumindest als utopisches Moment in dieser Form auch eine inklusive Idee mit drinsteckt, dass nämlich von allen Körpern aus sich Alltagsbewegungen nehmen lassen können und daraus sich Choreografien entwickeln können und sozusagen Differenzen der unterschiedlichen Menschen auch ohne Wertung wahrnehmbar werden. Also die können zum Teil des ästhetischen Materials werden. Und hier möchte ich schließen dann mit einer Bemerkung Adornos, was ein besserer Zustand wäre, schreibt er in der Minima Moralia, nämlich die Idee, ohne Angst verschieden zu sein. Vielen Dank.